Erster danach sagte der Herr zu Mose, geh jetzt mit dem Volk, das du aus Ägypten hierher gebracht hast, von hier weg in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe, denn ich habe gesagt, ich werde es euren Nachkommen geben. Zweiter, ich werde aber einen Engel vor euch herschicken, damit er die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter vor euch vertreibt. Dritter, ihr werdet in ein Land kommen, wo viel Milch und Honig ist. Ich werde aber nicht mit euch gehen, weil ihr ein stures Volk seid, sonst würde ich euch auf dem Weg vernichten. Vierter, als das Volk diese schlechten Worte hörte, wurden sie sehr traurig, und niemand trug seinen Schmuck. Fünfter, da sagte der Herr zu Mose, sprich zu den Israeliten, ihr seid ein stures Volk. Wenn ich auch nur einen Moment unter euch wäre, würde ich euch vernichten. Legt jetzt euren Schmuck ab, damit ich sehen kann, was ich für euch tun kann. Sechster, vom Berg Horeb an legten die Israeliten ihren Schmuck ab. Siebter, Mose nahm immer das Zelt und stellte es etwas entfernt außerhalb des Lagers auf, er nannte es das Zelt der Begegnung. Wer den Herrn fragen wollte, ging hinaus zum Zelt der Begegnung vor das Lager. Achter, jedes Mal, wenn Mose zum Zelt hinausging, standen alle Leute auf und stellten sich an den Eingang ihres Zeltes, um Mose nachzusehen, bis er am Zelt angekommen war. Neunter, jedes Mal, wenn Mose zum Zelt kam, senkte sich die Wolkensäule herab und stellte sich an den Eingang des Zeltes, dann sprach der Herr mit Mose. Zehnter, und alle Leute sahen die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen, danach standen sie auf und warfen sich am Eingang ihres Zeltes auf den Boden. Elfter, der Herr sprach persönlich mit Mose, wie ein Mensch mit seinem Freund spricht. Danach kehrte Mose ins Lager zurück, während sein Helfer Josua, der Sohn Nuns, als Diener immer im Zelt blieb. Zwölfter, danach sagte Mose zum Herrn, du befiehlst mir, führe dieses Volk weg. Aber du hast mir nicht gesagt, wen du als Begleiter mitschicken willst. Du hast doch gesagt, ich kenne dich beim Namen, und du hast meine Gunst gefunden. Dreizehnter, wenn ich also deine Gunst gefunden habe, dann zeige mir deine Pläne und lass mich dich erkennen, damit ich weiterhin deine Gunst finde. Und denk daran, dass diese Leute dein Volk sind. Vierzehnter, da sagte er, soll ich selbst mitgehen und dich an den Zielort bringen? Fünfzehnter, er antwortete, wenn du nicht selbst mitgehst, dann führe uns lieber nicht von hier weg. Sechzehnter, wie soll man sonst erkennen, dass ich und dein Volk deine Gunst gefunden haben, außer wenn du mit uns ziehst und wir dadurch vor allen Völkern auf der Erde besonders sind? Siebzehnter, da sagte der Herr zu Mose, auch das, was du gebeten hast, werde ich tun, denn du hast meine Gunst gefunden, und ich kenne dich beim Namen. Achtzehnter, da bat Mose, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Neunzehnter, er antwortete, ich werde all meine Güte an dir vorüberziehen lassen und den Namen des Herrn vor dir ausrufen. Ich werde gnädig sein, zu wem ich will, und Mitleid haben, mit wem ich will. Zwanzigster, danach sagte er, du kannst mein Gesicht nicht sehen, denn kein Mensch kann leben, wenn er mich sieht. Einundzwanzigster, dann sagte der Herr, es gibt einen Ort in meiner Nähe, dort kannst du auf den Felsen treten. 22. Wenn dann meine Herrlichkeit vorüberzieht, werde ich dich in eine Felsspalte stellen und meine Hand über dich halten, bis ich vorbeigegangen bin. 23. Wenn ich dann meine Hand wegnehme, wirst du meinen Rücken sehen, aber mein Gesicht darf niemand sehen.